Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wenn Schulen schließen, weil Lehrer streiken, so wie eben aus Griechenland berichtet, bringt das vielerorts den Alltag durcheinander. Was aber, wenn ganze Behörden dicht machen? Nicht, weil sie streiken, sondern weil es ihnen gewissermaßen staatlich verordnet wurde. Sie ahnen es längst, die Rede ist vom Shutdown, über den schon viel berichtet wurde und den viele Bereiche im Alltagsleben der US-Amerikaner lahmlegen. Betroffen auch zahlreiche Wissenschaftler, die gerade das tun müssen, was ihrer Forschung womöglich am meisten schadet. Sie setzen keinen Fuß mehr in ihre Büros und Labore, weil sie es einfach nicht dürfen. Die Wut und die Sorge über ihre Forschungsprojekte wachsen entsprechend von Tag zu Tag, wie Martina Butler zu berichten weiß. Eigentlich sollte Andrew in seinem Labor im Landwirtschaftsministerium stehen und arbeiten. Meine Aufgabe ist es, die US-Landwirtschaft vor Krankheiten zu schützen und vor Bedrohungen, die die Lebensmittelproduktion zerstören könnten. Stattdessen hat er eine dicke Daunenjacke an und protestiert mit anderen Regierungsmitarbeitern vor dem Weißen Haus. Er trägt ein Schild, auf dem steht Open the People's Science Labs, öffnet die Labore des Volkes. Andrew ist bei der Regierung angestellt und seit Ende Dezember zu Hause im Zwangsurlaub. Er erinnert sich noch daran, wie er nach Hause geschickt wurde. Wir wurden angewiesen, keine Daten und Proben mehr zu sammeln. Wir durften nicht mehr forschen. Wir sollten nur bestehende Daten für die Zukunft aufheben. All unsere laufenden Projekte bleiben liegen. Er schüttelt den Kopf, wenn er erzählt, was dieser sogenannte Shutdown für die Wissenschaft bedeutet. Wenn man forscht, muss man Protokollen folgen. Die Arbeit muss reproduzierbar sein. Wenn man wochenlang nicht an seinen Experimenten arbeitet, bedeutet das, dass sie unbrauchbar sind. Rush Holt, Chef der American Association for the Advancement of Science, weiß, der Regierungsstillstand betrifft viele Forscher in den USA. Tausende Wissenschaftler bekommen kein Gehalt. Ihre Arbeit wird nun zum Teil verzögert und manchmal sogar ruiniert. Ob bei der Umweltbehörde EPA, der NASA oder bei Ministerien, die Labore stehen still. Die Arbeit wird nur in den allernötigsten Bereichen, beispielsweise für die internationale Raumstation ISS, aufrechterhalten. Wissenschaftliche Sparflamme im Regierungsauftrag. Studien, die zum Teil seit Jahren genau jetzt ihre Hauptarbeitszeit haben, liegen brach. Wenn man eine Raummission vorbereitet, hat man nur ein bestimmtes Launchfenster. Stellen Sie sich vor, dass Sie über Insekten forschen und Sie beobachten müssen, wie sie sich paaren. Wenn das gerade dann passiert, wenn der Shutdown ist, dann haben Sie ein Problem. Dieser Stillstand kommt die Wissenschaft teuer zu stehen. Flugkosten für Forschungsreisen, die nicht angetreten werden können, teure Spezialgeräte, die jetzt in der Garage lagern, statt eingesetzt zu werden. Ein Forschungsschiff der Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA liegt im Hafen fest, weil sich die Politiker nicht einigen können. Daten gehen verloren, die Kontinuität jahrzehntelang laufender Projekte ist unterbrochen. Non-Profit-Organisationen versuchen zum Teil Projekte wie ein Erdbebenwarnsystem am Laufen zu halten, solange ihr Geld noch reicht. Ein Armutszeugnis für die USA, sagt Rush Holt. Die Chinesen sind gerade auf der dunklen Seite des Mondes gelandet. Und wir haben Wissenschaftler, die arbeiten wollen. Und die sitzen nun zu Hause und warten auf einen Anruf, dass sie zurück zur Arbeit gehen können. Dabei gefährdet der Shutdown nicht nur unmittelbar die Arbeit der Wissenschaftler, die bei der Regierung angestellt sind. Diese Zeit im unbezahlten Zwangsurlaub könnte auch langfristig nachhaltige Folgen für die US-Regierung haben, meint Andrew. Viele Regierungswissenschaftler werden sich umsehen, ob sie nicht beispielsweise an die Uni wechseln. Sie werden nicht mehr darauf vertrauen, dass die Regierung ein guter Ort ist, um wissenschaftlich zu arbeiten. In ihrem Zwangsurlaub sitzen die Wissenschaftler nun zu Hause und rechnen, wie sie mit ihrem Geld durchkommen sollen. Einige müssen ihren geplanten Hauskauf absagen, andere wissen nicht, wie sie Ende Januar noch Essen für ihre Familie auf den Tisch stellen sollen. Die Folgen dieses Shutdowns sind hart für die Wissenschaft und ihre Macher. Deshalb ist Andrew vor allem eins: sauer.